Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Engel bringen frohe Kunde allen Menschen weit und breit. Von den Bergen in der Runde schallt es auch in unsere Zeit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.